Geil zuhören Nummer 2. Casino-Toiletten werden zu tödlichen Fallen. Jetzt aber nochmal schönen guten Abend an die angeschlossenen Funkhäuser, auch schöne Grüße aus Bielefeld. Jo, und aus Fulda, genau. Wir stellen uns doch einfach mal vor, weil da das auch, genau, sagen wir doch erstmal, wer wir sind und wie es alles ist, weil man ist ja da oder da zu hören und falls der eine oder andere, der ein oder andere noch nicht kennt, ich bin der Witzmann und am anderen Ende der Leitung habe ich den... Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Ich bin Carsten aus Bielefeld. Hallo, hallo. Genau, und das Intro haben wir irgendwie auch jetzt mal so was Eigenes am Start. Und das ziehe ich jetzt einfach mal langsam runter, weil das läuft noch 10 Sekunden. Und dann muss ich das mal gebacken kriegen mit dem Wechsel. Das bereite ich jetzt alles schon mal vor im Hintergrund. Hintergrund. So, perfekt. Ja, wo fangen wir an? Wir haben schon 7 Minuten aufgenommen. Und da, wo wir aufgehört haben. Ja, und da habe ich gelernt, don't Google while podcasting, weil dann fliegt das komplette System hier um die Ohren. Und das ist extra so ein Plugin in Skype und der Recording-Software und in dem ganzen Ding, um Ablenkungen zu vermeiden. Ja. Ja, weil Internet lenkt ab. Genau. Verrückt, verrückt. Verrückt. Genau, wir waren irgendwie bei Drinks stehen geblieben. Du hattest hier eine Dose koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk aufgerissen. Genau, ich muss hier erst nochmal so machen. Und das ist sehr authentisch. Ja. Hier nochmal einen Schluck zu mir nehmen. Und mich erstmal schön... Wenn das verteilt hat, hätte ich jetzt mal auch mein Bier aus dem Kühlschrank holen können. Na, das habe ich schon wieder vergessen. Ich hatte es eben auch schon vergessen. Ja. Naja. Genau. Also wir hatten uns über Getränke und koffeinhaltige Sachen unterhalten. Du hast irgendwie gesagt, dass du bereits 80% der markterhältlichen Red Bull-Derivate verkostet hast und sie entsprechend konsumierst. Genau. Und das ist halt irgendwie nur ein geringer Prozentzahl Erträgliches dabei. Aber ja, da ist es dann halt auch irgendwie, wie der Mensch mit seinem Kaffee ist oder der Raucher mit seinen Zigaretten. Da schlägt dann halt die Sucht durch. Ne? Und dann versuchst du das Zeug zu bekommen und das gibt es dann nur in dem Laden oder nur in dem Laden. Und dann machst du die Ausflüge und genau. Ja, der Sound jetzt ein bisschen lauter wird. So, okay? Ja, perfekt. Ja, ein Kumpel hat mir auch gerade wieder 3 Flaschen Dr. Pepper Cola aus Holland mitgebracht. A ist das Zeug da billiger, B schmeckt's besser. Die haben eine andere Rezeptur als das Zeug hier in Deutschland. Hier kriegst du es für teuer Geld an der Tanke. Und da hinten halt im Albert Heijn, das sind ja all die Supermärkte, nur etwas moderner und besser. Und also wesentlich besser und also wesentlich günstiger und schmeckt gut, ja. Ich glaube, mit Dr. Pepper hat dieses ganze Gesöff-Zeug bei mir angefangen. Ich war irgendwann mit meinen Eltern mal in den USA und da habe ich auch so eine, das war so frühe Realschulzeit, so irgendwas, ich weiß nicht, wie alt man da ist, ich rechne immer in Schuljahren, irgendwas zwischen 5. und 8. Klasse oder sowas. Ja. Und da habe ich mal eine Dr. Pepper-Dose in die Hand bekommen. Ja. Und nachdem das total geil war, dann auch angefangen, mich da so in Amerika durch die Supermarktregale während dem Aufenthalt zu testen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei Mountain Dew hängen geblieben bin. Wie geil ist das denn? Mountain Dew, das haben wir im Büro jetzt ab und zu. Mein Kollege steht da voll drauf und ich habe dann auch mal 2-3 Pullen getrunken. Dieses Citro-Ding ist der Hammer. Ja, super geil. Genau, und da hast du es auch irgendwie bei, also da hast du auch wieder Koffein drin, aber nur wie bei Cola, ja. Das nicht so hoch dosiert. Genau, und, so Zitrusgeschmack mit Koffein. Ja. Ich überlege gerade, was noch so hängen geblieben ist. Auf jeden Fall Jolt Cola. Ja, aber die dann Jolt auch eher wieder von hier. Was ich aus da drüben, von da drüben noch mitbekommen habe und dann halt jahrelang hier nicht bekommen habe, war irgendwie Rotbier. Ja. Das Zeug schleppt mein Kumpel immer noch kofferweise nach seinen Florida-Urlauben immer nach Deutschland rüber. Rotbier und so andere Schmakazien. Dr. Pepper, Coke und so. Dann nimmt man einen Koffer mit, so einen halb voll mit Klamotten und dann packt er einen anderen Koffer leer drumherum und zum Rückflug, Linienflug, kannst ja 2 Koffer haben, dann packt er nur Fressalien und so Zeug mit rüber. Das ist unglaublich. Ja, da gab es im Internet, im bösen Internet, glaube ich, auch irgendwie so einen Service von so einem Typ, der ist in Japan und da kannst du so eine japanische Süßigkeiten-Flatrate buchen und zahlst ihm irgendwie einen 10er im Monat und kriegst dann halt einmal im Monat irgendwie ein Paket mit überraschungs-crazy Süßkram aus Japan, wo die Verpackungen halt schon dementsprechend kaputt aussehen. Cool. Stelle ich mir auch sehr abgefahren vor. Ja, mittlerweile würde man etwas vorsichtiger sein aufgrund des Reaktorunglücks, aber tja. Ja, so eine internationale Süßwarentauschbörse hätte doch auch was, oder? Ja, Süßwaren ist jetzt für mich nicht so. Getränke und so richtige Produkte zum Essen, aber Süßwaren, ja, bin ich jetzt nicht so der. Ja, gut, muss ja nicht Süßwaren sein. Kann ja auch irgendwie Knabberchips oder sonst was sein. Chips ist gut. Aus Holland immer auch gerne genommen. Die haben ja eine wahnsinnige Auswahl da an Chipsen. Oder auch in Schweden ist es genial. Ja, das stimmt allein schon, was die Doritos, diese Nacho-Chips angeht. Ja. Da hattest du hier irgendwie früher in Deutschland mal 3 Sorten und inzwischen gibt es nur noch 2, wovon aber zumindest hier lokal im Umfeld oder auch in Frankfurt, wo ich immer mal gucke, immer nur eine verkauft wird. Ich glaube, das ist diese die orangefarbene Nacho-Cheese-Geschmack. Und dann gibt es noch so hellblaue American-Style, die kriegt man aber hier nirgendwo, die sind ganz geil. Und dann im Ausland, jedes Mal, wenn ich im Urlaub bin, egal ob das jetzt Portugal oder Niederlande oder Italien, alles um Deutschland rum, gibt es dann noch so lilane Texas-Paprika. Und die gab es früher auch hier in Deutschland. Die werden in Deutschland nicht mehr vertrieben, aber halt rundrum. Das finde ich auch sehr mysteriös irgendwie. Ja, komisch. Ja, das Zeug, was ich hier nicht verkauft, ja, weg aus den Regalen, ne? Das ist dann, wird dann schnell mal eingestellt. Aber so, es gibt ja wirklich geiles Zeug da, was in Holland, allein wenn man dann mal über die Grenze fährt, was ich da alles einkaufe, um dann wiederzukommen. Allein in Holland gibt es Hot Maggi. Das gibt es hier nicht. Hot Maggi. Hot Maggi. Muss man kaufen, ist total geil. So mit Schaf. Wenn du da bist, Hot Maggi ist total cool. Total cool. Mein Kumpel kommt nie unter 20 Flaschen wieder, wenn der dein ist. Das ist halt Maggi, aber mit etwas mehr Würze. Es geht halt schon ein bisschen mehr ab am Gaumen, aber jetzt nicht übertrieben scharf, ne? Es ist halt ein Massenprodukt da, aber es schmeckt total cool. Kann man schon mal aufs Essen streuen. Oder dann gibt es Heinz Sandwich Spread und diese ganzen Geschichten, aber das könnte man jetzt halt endlos fortführen. Ja, oder auch die Weingummis und der ganze Kram, da hast du halt echt überall so seine Sachen. Da wäre die Frage, was ist denn eigentlich so das Zeug, was in Deutschland geil ist und im Ausland gern gesehen ist? Geil, das habe ich mir schon 1000 Mal gefragt. Ehrlich? Und das kann ich sogar teilweise beantworten. Ja, da hau mal rein. Und zwar, gute Freunde aus Schweden kamen uns dieses Jahr wieder besuchen hier und übernachteten auch hier auf der Durchreise. Und die haben dann hier natürlich auch noch den örtlichen Realsupermarkt geplündert. Sind da rein und Haribo, Weingummi. Gut, die haben da auch Weingummi, aber dieses Haribo-Zeug, da fliegen die ausländischen Besucher extrem drauf. Aha. Dann ist es, weil es günstiger ist, Alkohol. Ja, okay. Sonst ist es in den deutschen Ländern, klar. Und weil es da halt kaum kriegst, weil die haben ihre Steuer drauf. Ja, das ist so das Größte eigentlich für die. Und dann deutsche Salami ist auch sehr gut, sehr gefragt. Ja, und im hiesigen Bereich, also Bielefeld, Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen, Bratwürstchen. Also die normalen, nicht Thüringer, nicht irgendwie besondere, aber die ganz normalen Bratwürstchen, die sind auch total beliebt. Ja, ich bin ja im kleinen Fulda verortet und da ist ja an Region rundherum eigentlich nur so die Rhön und der Vogelsberg, wo halt so der Bauer noch mit seinen Kühen das Feld bestellt und Idylle halt. Und dementsprechend sind die örtlichen Spezialitäten, die man hier so bekommt, auch eher grobschlächtigerer Natur. Also ich persönlich esse halt auch kein Fleisch, von daher kann ich es nicht beurteilen, ob du das kennst oder ob man das kennt, aber ich höre dann ab und zu mal so Wörter wie Presssack. Ja, jetzt hast du natürlich was gesagt, ne? Presshack, zusammengekehrtes. Presshack ist Presshack weiß und Presshack rot. Ich sehe jetzt schon die Augen vom Scotch. Oh mein Gott, das kann man nicht essen. Wow. Presshack ist cool. Schmeckt super geil. Presshack aus dem Glas, so Pressfleisch, irgendwas zusammengekehrtes, was noch übrig geblieben ist, was nebenher gefallen ist bei der richtigen Fleischproduktion. Irgendwie in so ein Sülzzeug ins Glas, Ewigkeiten haltbar, aufs Brot lecker. Oder was man auch ab und zu hier mal hört, ist Schwattemagen. Hast du wahrscheinlich noch nicht gehört? Nö. Gut, ich kann aber auch nicht erklären, was es ist. Also egal, ob es auch schmeckt. Ja. Aber auch irgendwie was Wurstartiges. Und ansonsten wüsste ich nicht, was hier so in der Region, wofür die Region so bekannt ist. Also hier sind 20.000 Salamifabriken bei uns hier um die Ecke. Nee. Alles voll Fleischfabrik. Hier wirklich ohne Ende mit Werksverkauf und so weiter. Massenweise. Nee, führt dazu, dass der Salami-Konsum eigentlich relativ hoch ist. Mag ich auch ganz gerne. Ja, ansonsten Bratwurst, Currywurst und so. Naja. Jetzt krieg ich schon wieder Hunger hier. Meine Frau hat schon eine Tüte Chips aufgerissen. Ja, so ist das. Ansonsten, alle Unwetter gut überstanden bei dir? Ja. Der Keller nicht vollgelaufen, hoffe ich? Nee, der Keller nicht vollgelaufen. So draußen wird es gerade die ganze Zeit ab und zu immer mal hell. Ich warte nur darauf, bis der Blitz das Internet ausmacht, aber noch hört man nichts, von daher. Okay. Hier ist so ein Hagelding drüber gezogen, das war aber nur kurz und hat ein bisschen gehagelt, ein bisschen geregnet und dreimal geknallt und dann war es auch wieder weg, Gott sei Dank. Ja, ich habe ja das Glück, ich mag ja warmes Wetter gar nicht und ich hatte halt, diese Woche, durfte ich die ganze Zeit auf einem Kühlakku sitzen und war noch mehr oder weniger unter Medikamenteneinfluss von der nachgelagerten OP, sodass ich die ganze Woche eigentlich nicht wirklich mitgekriegt habe, sondern die ist einfach nur so an mir vorbeigeschwappt. Auch wieder besser. Ja, das kommt einfach. Ja, muss nächste Woche wieder arbeiten, oder? Ja, nächste Woche darf ich endlich wieder arbeiten. So, heute Nachmittag war so der erste Zeitpunkt, wo ich es mir wieder zugetraut hatte und einigermaßen klar gewesen bin. Aber habe ich mir gedacht, jetzt bin ich. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, irgendwie nochmal die ganzen Mails von der ganzen Woche irgendwie nachzulesen. Und ich bin eh nicht drin, da setze ich mich am Montag hin und dann starte ich wieder frisch rein und dann. Ah nee, nicht am Wochenende mit dem Kram belasten. Bloß nicht. Das würde ich auch nicht tun. Und wie gesagt, so hundertprozentig fit bin ich ja noch nicht. Mal gucken, ob ich die ein oder andere, den ein oder anderen Schmerzunterdrücker mir noch genehmigen muss am Wochenende, aber. Ja. Ich hoffe, dass das geht jetzt alles wieder bergauf und ja, das passt schon. Super. Genau. So muss es sein. Ja. So muss es sein. Da muss ich aber mal sagen, so, die moderne Medizin, wenn du dir mal anguckst, wie heutzutage so eine Vollnarkose funktioniert, das ist ja schon echt krass, ne? Also, du kriegst irgendwie so eine Pille, danach kriegst du so einen Zugang und dann dreht da oben einer an so einem Hebel und dann zählst du 21, 22, 23 und weg bist du. So war das bei mir. So war das bei mir auch bei den Weisheitszähnen. Aber genau, das war bei mir auch bei den Weisheitszähnen, ja. Wir müssen ja nicht mal Krankheiten nur unterhalten, gleich halten die uns für alte Leute. Nee, aber so halt die technische OP-Geschichte kann man doch schon mal irgendwie so aus dem Nerd-Winkel betrachten, finde ich. Und ach so, ich fand das eigentlich schon recht abgefahren. Und ja, wie gesagt, halt damals kannte ich das auch noch mit runterzählen. Und jetzt dieses Mal, wenn man natürlich noch so ein bisschen mit Infomaterial ausgestattet ist und so die Tabletten, die man bekommt, vom Namen gleich mal ergoogeln kann, um mal zu gucken, was das ist. Ne? hilft es natürlich ungemein und Was zum Beispiel lustig ist, ist, du bekommst vor einer OP, bekommst du so eine kleine Tablette, die sagen dir dann halt, das ist ein bisschen zum Beruhigen und auf die Narkose vorzubereiten. Ne? Aber wenn du dir mal anguckst, was das ist, ist das, kennst du den Film Memento? Nee. Memento ist, da ist so ein Typ, der sich irgendwie nur so an die letzte Minute, oder er hat so ein Kurzzeitgedächtnis, was halt irgendwie nur so eine Minute lang hält. Und alles, was er sich nicht innerhalb von dieser Zeit so aufschreibt, dass es halt später wieder checkt, hat er halt vergessen und kommt nicht mehr drauf. Und der ganze Film ist irgendwie so rückwärts aufgezogen und erzählt halt so eine Story. Ist ganz cool, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und die Tablette, die du vor einer OP bekommst, die löst in dir diesen Memento-Effekt aus. Das heißt, die schaltet dein Kurzzeitgedächtnis so aus, dass du nur noch eine Erinnerung von ungefähr einer Minute behalten kannst. Was dir aus dem Grund gegeben wird, dass wenn du jetzt bei der Operation irgendwie zum Beispiel aus der Narkose aufwachen solltest, aus irgendeinem Grund, weil was schief geht, und du dich da halt selbst mit aufgeschlitztem Bauch liegen siehst, vergisst du das danach einfach wieder und trägst dadurch keine psychischen Schäden von dir. Ist das wahr oder ist das Urban Legend? Also ich hab mir die Tablette angeguckt und habe halt den Medikamentennamen gegoogelt und die haben gemeint, ich kann nachher das Ding nochmal irgendwie in die Shownotes reinsetzen. Das also, mach mal, das will ich lesen. Das ist ja krasser Kram. Aber da frage ich mal meinen Kumpel, der operiert ja laufend an irgendwelchen Leuten rum. Der ist Orthopäde. Und ach Mist, ich hätte heute Vormittag wissen müssen, weil ich war nämlich heute mit einem anderen Kumpel und die Frau ist Anästhesistin, die ist gerade nur in Elternzeit. Die hätte ich mal fragen können. Also diesen Memento-Vergleich habe ich halt auch aus dem Wikipedia-Artikel zu dem Tablettenname rausgefunden. Aha. Also von daher kann ich mir das schon relativ gut erklären, weil ich zum Beispiel danach, als ich aufgewacht war, der ganze Eingriff ging ja irgendwie nur relativ kurz. Also ich war insgesamt nur für eine Viertelstunde außer Gefecht gesetzt und dann noch mal eine Viertelstunde aufwachen dahinter oder sowas. Ja. Aber der Eingriff an sich war halt relativ kurz und ich war danach schon auf jeden Fall verpeilt. In dem Aufwachraum wirst du ja dann so angestupst und dann war ich auch gleich wach, so wie wenn morgens mein Wecker klingelt. Währenddessen so andere Leute, die dann noch in dem Raum drin waren, die haben länger gebraucht, weil die wahrscheinlich irgendwie längere OPs hatten und die haben dann durchaus irgendwie noch eine halbe Stunde geratzt. Und ich habe schon gemerkt, dass ich in der Zeit irgendwie Sachen mich nicht bewusst daran erinnern kann. Mhm. Und das ist schon abgefahren irgendwie. Okay. Naja, irgendwas ist ja immer. Ja. Die ganzen Medikamente gehen ja auch nicht spurlos an einem vorbei. Mein Baby. Aber hey, alles cool, alles gut und weiter geht's. Ja, das stimmt. Ich meine, immerhin ist es ja so, dass du das einmal bekommst unter extremen Bedingungen. Ne? Ich meine, so eine OP gibst du dir auch nicht jeden Tag. Und wenn du halt dann irgendwie so zum Michael Jackson-Typ wirst, der sich das Teil dann halt irgendwie täglich reinfährt, ne, dann ist das was anderes. Aber so ist es halt schon immens beeindruckend, was dann die Medizin halt schon irgendwie forscht, leistet. Ich meine, da muss ja auch erstmal einer drauf kommen, so hier, wir bauen jetzt ein Medikament, schluckst du dann und dann hier, weißt du nicht mehr, wie es ist. Ja, klar. Da gibt es ja nicht nur die schulmedizinische Zeug, sondern da gibt es natürlich dann ja auch noch die ganzen homöopathischen Sachen und whatever, ne? Ach, hör mir auf. Und TCM und tralalala. Ja, diese Alternativmedizin ist irgendwie so ein Thema für sich. Ich weiß nicht, da bin ich immer relativ empfindlich und skeptisch. Ja. Naja. Das kann man so zusammenfassen, ja. Ich kann da also, sage da öffentlich jetzt mal nichts zu. Ich denke aber ähnlich, ja. Ja. Ja. Genau. So sieht's aus. Jo. Ja. Den Sound finde ich relativ relaxed. Der Sound ist irgendwie ein bisschen leise. Was war denn sonst diese Woche noch? Gaddafi wird gesucht. Steve Jobs wird nicht gesucht, ist aber auch nicht mehr so wirklich da. Ja. Thematisiert man das in so einem Podcast? Keine Ahnung. Weil ich weiß nicht, was war denn sonst die Woche noch? Ja, IT halt, ne? Steve Jobs gibt mal weiter. Ne? Ist leider sehr krank, ist ja schade. Ne? Der Mann hatte irgendwie was. Ich fand den gut, die Keynotes waren immer sehr geil. Ich habe mir keine einzige Keynote angeguckt. Mach mal, macht voll Spaß. Ich weiß nicht, ich bin ja eh so der, macht jemand Spaß und guckt sich die Keynote an, wo er das iPhone vorstellt, wie Reinvent the Phone. Was zeigt er dann? Ein gefaktes Photoshop-Ding da irgendwie. So ein gegimmtes Teil, was ein iPod mit einer Wählscheibe ist. Und das vor der versammelten Fachpresse. Das ist so geil, das musst du dir geben. Ja, ich halte das wie Herr der Ringe. Da habe ich auch irgendwie so meine Meinung von gehabt und habe mir gesagt, nee, den komischen Hype, da mache ich nicht mit. Und da hatte ich damals diese ganzen Bücher nicht gelesen und die Filme nicht geguckt und bisher ist es dabei geblieben und so mache ich es irgendwie mit den Apple-Produkten und Keynotes auch. Ja, ihr müsst mal gucken, das ist immer so irgendwie witzig. Ja. Ja, was war denn sonst noch so? Was gibt's sonst Neues? Chaos Communication Camp war, ne? Ja, das war. Mit einer sehr geilen Ausgabe von Not Safe for Work. Ja, ich bin ja da immer nur so der externe Beobachter. Also das ist auf jeden Fall eine Aktion, die es eine Veranstaltung, die es mir angetan hat. Also wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, wäre ich gerne da mal hingegangen. Ja. Aber ja, es passt, hat halt zeitlich nicht gepasst und du weißt ja, wie es ist. Aber das Ding, das stelle ich mir irgendwie noch cooler als den Kongress vor. Weil der Kongress ist ja so vollgepackt mit Infos und hier und da. Kongress halte ich immer so, dass ich mir den kompletten Kongress irgendwie nachher als MP3 zur Verfügung gestellt konsumiere. Ja. Mhm. Und dann irgendwann, meistens so im März, dann jeden Vortrag mal gehört habe. Und wenn du hinfahren würdest, hättest du halt endlich den Stress und das ist voll und es gibt auch Videoaufzeichnungen, von daher wäre da nur irgendwie die Stimmung und die Leute essentiell, da mal hinzufahren, so als Argument. Ja. Aber ich kenne da auch keinen persönlich. Wahrscheinlich würde man sich da erstmal so kennenlernen müssen. Aber da ist die Frage, ob das dann halt in so einer Atmosphäre wie auf dem Kongress funktionieren würde. Und da stelle ich mir das Camp halt cooler vor. Ja, und es ist im Sommer. Das macht auch nochmal seinen Charme. Ne? Ist nichts gegen Winter, aber im Sommer ist man immer noch ein bisschen besser drauf. Ja, campen im Winter kannst du halt mal vergessen. Ne? Ja gut, da musst du halt irgendwo im Hotel pennen oder beim Kumpel in Berlin oder so. Denn die überfüllten Hallen darin macht auch Spaß, hat alles so seinen Charme. Ja, aber im Sommercamp wäre ich echt nicht schlecht. Ja, aber du hättest auf jeden Fall so dein Projekt mit Quadrocopter gehabt, oder wo du dich hättest dazu gesellen können, weil das ja auch schon relativ CCC-Camp-affin oder nahe. Bin ich letztes Jahr gewesen. Dieses Jahr war auch ein Landcamp mit Coptern, ein Coptertreffen. Konnte ich aber nicht hin im Frühjahr, klappte nicht. Und jetzt ist wieder eins im September in Rheinbach, bei Bonn da unten. Aber kann ich auch nicht hin, passt nicht, terminlich nicht, ich habe schon Familienveranstaltung hier. Ist genial, absolut. Wobei, jetzt wäre ich noch gerne lieber hingefahren, weil wir gerade unseren Octocopter fertig gebaut haben. Ich habe das Bild gesehen. Ich habe nur so einen ganz kleinen Mini 2 oder 2,5 Kanal ferngesteuerten Hubschrauber. Das macht halt auch schon Spaß so in der Wohnung. Oct, auf jeden Fall. Das ist irgendwie alles ganz witzig. Hm? Genau. Das blitzt ist hier schon wieder wie verrückt. Na, ich wollte morgen eigentlich das Ding mal fliegen, aber wie es aussieht, wird das nix. Ja. Ja, Kongress-Camp müsste man mal irgendwie, wenn es zeitlich passt, aber das ist das gleiche wie ich, ne? Familie mit Kind, da wird das schwierig, ne? Ja, und dann kommt halt auch nochmal die relativ starke Entfernung dazu, dann ist es eine längere Veranstaltung, was halt in einem familiären Umfeld halt immer schwierig unterzubringen ist, ne? Extrem, ja. Irgendwie mal ein Wochenende weg, klar, das geht, aber wenn halt schon mal so Camp ist, dann will man natürlich auch mal irgendwie einen Tag länger bleiben. Mhm. So 3-4 Tage, da wird es dann echt schon, das ist echt kritisch dann, ne? Ja, hat halt irgendwie mehr unter einen Hut zu kriegen, aber das passt schon. Ja. Fahren wir halt nicht zum Camp. Da mache ich halt mein eigenes Camp mit Nutten und, wie war das hier, Futurama. Hey, cool. Rated M for Mature. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Es ist zu lange her, dass ich das gesehen habe. Ich schmeiß eine Runde Weiber, aber ohne heiraten. Caddyshack. Das ist auch cool. Ja. Ja, müssen wir uns mal in Fulda treffen. Das wird auch witzig. Ja, wobei ich glaube, so witzig ist es hier gar nicht. Es kommt drauf an, was wir daraus machen, ne? Ja, das stimmt wohl. wenn da noch ein bisschen Leute, ein paar Leute aus Bamberg einfallen und ja, dann wird das schon ganz nett, glaube ich. Soll mal schauen. Ja, Bamberg ist gerade ja Sandkerber, hatten wir auch eben schon gesagt, oder war das in dieser Folge? Ich weiß nicht, oder in dem Verstylten eben. Ich glaube, das war eine 7 Minuten ja. Nirvana-Aufzeichnung. Nirvana-Episode, genau. Da ist gerade Sandkerber, geht da halt voll ab, wenn man das auf Facebook schon mitliest. Da ist Party, wäre ich auch gern. Letztes Jahr schon gesagt, ich fahre dieses Jahr hin. Dieses Jahr hat es auch termintechnisch nicht geklappt, weil wir ja terminlich waren wir ja gerade bei der GA 200 in Neuhaus und soll ja was Besonderes bleiben dann, also gehen wir mal davon aus, dass wir zum Bockbieranstich möglicherweise wieder aufschlagen in Bamberg. Ja, ich merke gerade, dass ich einen gepolsterten Getränkehalter für meinen Tisch oder eine Tischdecke brauche, weil ich kann hier irgendwie, ich muss hier stillhalten. Ah, okay. Schon nervös. Willst du nochmal mit? Willst du im Oktober irgendwie mitkommen, Bamberg? Ja, das ist noch so lang hin, das sag ich dir im Oktober. Das ist in einem Monat. Ja, ich weiß. Nee, da, okay. Darüber kann ich jetzt nur nichts zu sagen. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn die Anstiche sind, dann fahren wir mal gucken hin. Fahren wir hin. Schauen. Ist schon Lust zu. Ja. War ja auch gerade Besuch hier noch. Rainer und Sanna waren noch da, die ich neues jetzt auch nicht getroffen hatte. Die aus dem Urlaub wieder kam mit Lasse, dem kleinen Sohn, und haben uns noch besucht. Und die sind auch gerade schön auf Sandgerber. Na, da kriegt man schon Bierdurst irgendwie und schon Spartilaune. Tja, bei euch in Bielefeld ist keine Action. Nicht so wirklich irgendwie. Also gut, hier rundherum sind so ein paar Dörfer mit irgendwelchen Bierfesten und hin und her, aber ist auch eher irgendwie so nicht so der Bringer. So eine Stimmung wie in Bamberg ist da irgendwie nicht so angesagt. Nicht wirklich eigentlich. Die Jungs vom Stammtisch waren am Mittwoch bei mir. Das war ganz nett. Da haben wir auch schön auf der Terrasse gesessen und Tegernseher getrunken und noch so anderes Bier. Ja, aber alles nur bayerisches Zeug oder fränkisches. Das war echt ganz lecker. Also Spaß haben wir trotzdem. Auch wenn die nicht die Veranstaltungen sind. Ja, trotzdem Spaß. Genau. Ja, und sonst bei dir, außer Erholung und nächste Woche wieder arbeiten, noch irgendwas in den Mittelpunkt gerückt? Irgendwas Interessantes zu erzählen? Ha, das ist schwierig. Ich muss jetzt erstmal selber irgendwie so ins Leben finden. Tja. Nix. Das ist auch nicht schlimm. Ja. Wenn der nächste Tag mal so anfängt, wie der andere letzte aufgehört hat und es nicht irgendwie. Es bricht genug News über einen herein, die man verarbeiten muss und dann. Ja, das ist. Normalerweise habe ich ja irgendwie immer irgendwas zu erzählen, aber jetzt merkst du das wirklich mal, wenn du echt so. Ja, das ist so dieser Pferd-Scheuklappen-Effekt, wenn du irgendwie nichts siehst und nichts hörst und nichts mitbekommst, dann fehlen dir Eindrücke. Genau. Und kriegt irgendwie nichts mit und ja, ich bin froh, dass Wochenende ist. Thank God it's Friday. Die Woche war voll. Bewerbungen und Vorstellungsgespräche und nochmal Gespräche und ja, das ganz normale, übliche Tagesgeschäft. Dann war die Woche der sterbenden Drucker. Bei uns sind allein in dieser Woche 3 Dinger kaputt gegangen, die ersetzt werden mussten. Und zwar, schnell und jammer, mein Drucker geht nicht und wann kommt der neue und wann ist der eingerichtet und wann ist der im Netzwerk und wann kann ich darauf zugreifen und oh Gott, ich muss drucken und sage ich, hey, spar Papier, schick's per Mail, mach ein PDF draus und freu dich. Und siehe da, es geht auch ohne Drucker, ne? Ja, jedenfalls so drückungsweise. Ja, im Prinzip haben wir alle irgendwie immer über das papierlose Büro philosophiert und hier, wir machen da jetzt mal und ja, aber im realen Leben brauchst du es halt immer irgendwie noch, ne? So ja. Drucker. Ja, allein für Briefe, ne? Die ganze Briefgeschichte, die du raushaust und so. Ja, oder ja, es ist überall. Ich meine, allein schon, was du hier in Deutschland für einen Stress hast, wenn du mal elektronische Rechnungen und sowas machen willst, ne? Ja, es deckt schon ab. Da hast du einfach so hohe Anforderungen, dass du dir einfach denkst, ja, dann kaufe ich mir meinen Drucker und mache eine Kopie und steck mir den in den Leitsordner und dann passt das schon. Genau, und in den Leitsordner, da liest du dann so ein Tippel Jahren rum und schmeißt es weg, super. Also, ja, und da fehlt doch irgendwie, ich weiß nicht, da fehlt doch irgendwie die Vision, oder? Ja, definitiv. Also für die ganz wichtigen Sachen, wie zum Beispiel irgendwelche Versicherungspolicen oder wirklich ganz wichtige Dokumente, ist Papier eigentlich schon ein ganz guter Informationsträger. Das kann man sich schön abheften und wenn es nicht geklaut wird oder das Feuer ist verbrennt, dass dir deine Bude abfackelt, dann ist das auch ganz nett und du hast auch schwarz auf weiß oder wie auch immer einen schönen Nachweis darüber. Das ist echt gut, das sehe ich ein. Aber sonst, was an Papier durch die Gegend geschoben wird, ausgedruckt, irgendwo hingeschickt als Brief und dann der schmeißt es weg oder so. Diese ganze Werbung, das müsste, Entschuldigung, auch wenn es Arbeitsplätze kostet, komplett verboten werden. Diese Naturgeschichte, ne? Oder was genauso verboten werden muss, sind CD und DVDs. Wozu gibt es USB-Sticks? Und Entschuldigung, da muss ich jetzt mal wieder Apple auf die Schulter klopfen, dass sie die optischen Laufwerke gerade aus ihren Geräten nicht mehr in den neuen Generationen drin haben. Finde ich super. Ein Notebook braucht kein optisches Laufwerk. Ich wüsste auch nicht, wann ich die letzte CD gebrannt habe, ja, weil du kannst ja heute auch von Sticks installieren und sonst was, ne? Genau. Der Mac Mini, der neue, hat kein optisches Laufwerk mehr. Braucht auch nicht. Ja, wir haben so einen kleinen Asus Triple I PC, auf dem war die ganze Zeit so ein XP drauf und jetzt vorletzte oder vorvorletzte Woche habe ich mich mal hingesetzt und endlich meine Frau dazu bewegt, mal so ein Ubuntu Devil Rad. Wir haben da Easy Peasy genommen. Ja. Und schön. Ja, das ist, passt einfach. Und da braucht man keine optischen Datenträger. Nee. Ist Quatsch. Alles abschaffen, wirklich. Weg damit. Ja, wo fangen wir an? Es gibt längst Nachfolgetechnologien. Ja, wie würdest du das mit diesem Papiergewulst irgendwie handhaben? Also mein optimaler Vorschlag wäre ja irgendwie so, du hast so der Staat hat so die Cloud und da hat jeder so seinen Ordner und alles, was so irgendwelche Ämter, so Geburtsurkunden, die werden dann da überall reingeschoben und der Staat hat dann dafür mal zu sorgen, dass das halt mal irgendwie ordentlich funktioniert. Legitimierst du dich mit einem elektronischen Personalausweis und kannst es denn da irgendwie raussaugen, deine Geburtsurkunde und den Zeug, und hast du immer im Zugriff. Ja, oder wie auch immer, aber einfach mal so einen Schritt in die Richtung zu machen. Ich glaube, das gesamte Papierzeug abschaffen, ich meine, das auch Rechnungen, die du kriegst oder alles sowas, das muss alles nicht auf Papier sein. Warum ist denn das auf Papier? Gut, das wurde aus Versehen mal irgendwie erfunden und dafür Bäume abgeholzt. Ich mache jetzt hier nicht den großen Öko, ne? Also nicht falsch verstehen. Ein paar Sachen sind aber echt wichtig zum Nachweis und so, aber der ganz andere Kram, ne? Muss nicht auf Papier sein. Von mir aus können die morgen die Tageszeitung abschaffen. Na gut, dieses Look and Feel mit Tageszeitung und Umblättern und schön drin rumlesen. Dann sollen sie halt iPads verteilen, mein Gott. Ja, da geht's ja auch hin. Ne? Ich meine, die Zeitungen sind ja auch irgendwie alle am Abkratzen. Ja gut, ob die Produktion eines iPads weniger umweltschädlich ist als die Produktion von einer Tageszeitung und so. Ja, die Frage ist, wie viele Tageszeitungen kannst du auf dem iPad lesen? Ja. Und wie viele... Oder auf irgendeinem Tablet. Oder wie viele, genau. Ich habe ja auch hier ein Nicht-iPad-Tablet. Wie viele Tageszeitungen kannst du auf einem Tablet lesen und wie viele Tageszeitungen kannst du auf einen Baum drucken? Genau. Und zum jetzt Beispiel. Kannst du ja einfach mal hochrechnen. Klar wird wahrscheinlich irgendwie es schon noch rentabler sein, 2 Milliarden Zeitungen zu drucken und die lesen zu lassen, als die über elektronisch zu verteilen, weil da hängt ja irgendwie das Internet dran, das kostet auch noch Strom. Ja. Bücher ist auch noch so die Frage, ne? Bücher, gut, Look and Feel, sehe ich ein. Könnte man aber auch ein bisschen begrenzen, die ganze Geschichte. Wobei auch, ich kann es nicht beurteilen, aber es gibt ja echt viele Leute, die sagen, mit dem Kindle zum Beispiel ist einfach Bullshit. Cool. Ja, okay, echt? Manche sagen, es ist Bullshit. Das ist halt wieder so eine Geschmackssache. Aber eine Sache, da kannst du an einer Stelle kannst du Papier nicht abschaffen. Jedenfalls, okay, könnte man vielleicht schon, aber ich kann es mir gerade noch nicht anders vorstellen. Pornoheftchen für die 14-Jährigen. In der Porzellanabteilung, weißt du, bei Villeroy und Boch. Ne? Nein, verstehst du? Ich kann dir noch nicht folgen. Toilette. Toilettenpapier. Nein, da gibt's doch die drei Muscheln. Richtig. Hast du keine Ahnung, wie die drei Muscheln funktionieren? Ich weiß nicht, wie die drei Muscheln funktionieren. Ich hab den Film gesehen. Na klar, hab ich den Film gesehen. Ja, sicherlich. Ja, klar. Aber außer uns beiden weiß wahrscheinlich wieder keiner, wie das funktioniert. Ja, ja. Genau. Mhm. Ja. So, Öko. Genau. Papier abschaffen, DVD-Rohlinge abschaffen, CD-Rohlinge abschaffen. Weg damit, braucht keiner. Gab's nicht mal irgendwie vor 5 Jahren so Leute, die erzählt haben, hier, wir können auf Tesafilmrollen speichern? Ist auch nichts draus geworden, oder? Ja, weil die es nicht ordentlich, wahrscheinlich nicht ordentlich weiterentwickelt haben und dann hatten sie keinen Produktentwickler, der mal eben ein Produkt draus gemacht hat, was irgendwie cool ist. Ja, aber die Weiterentwicklung, ich meine, wenn du dir jetzt mal anguckst, dass sich die CD zu DVD und jetzt zu Blu-ray weiterentwickelt, ist es halt mal keine Weiterentwicklung. Wenn du jetzt mal vergleichst, die Weiterentwicklung von der Kassette zu CD oder von der Schallplatte zu CD, das nenne ich halt mal eine Weiterentwicklung. Ja. Aber jetzt einfach mal so, hier, wir machen jetzt 20 Minuten mehr drauf. Ja. Nennen das Ding Blu-ray, toll. Nehmen das wieder schlechtere Produkt, HD, DVD war besser. Aber egal, die Dinger braucht keiner. Wozu gibt's Internet? Wozu gibt's ein Netzwerk? Oder USB-Sticks oder whatever. Diese Scheiben sind A, anfällig und B, ist das Schrott. Ja. Ja, das stimmt. Ich meine, allein schon, ja, das macht einfach keinen Sinn. Ja. Sieht das aus. Gut, also CDs haben wir abgeschafft und Papier haben wir mit der komischen Behörden-Cloud abgeschafft. Mit der Behörden-Cloud abgeschafft? Was können wir denn noch abschaffen? Das reicht schon mal ganz gut für so einen Abend. Das wäre schon sehr produktiv. Ja. Ja. Ja, das ist schon ziemlich gut. Dann können wir uns ja auf die Fahne schreiben, pro Folge irgendwie 2 Sachen abzuschaffen, bis nichts mehr da ist. GEZ. Die GEZ. Die könnte man einfacher stricken. Das Produktmuster Muster da, dieses Riefmuster ist irgendwie für die Tonne. Ja, aber die sind ja wenigstens. Ja doch, das war die GEZ. Die sind doch da irgendwie am Reformieren, oder? Mit hier Haushaltsgebühr statt, nee, oder so eine Haushaltspauschal. Jetzt ist es Haushaltsgebühr, ne, Gerätepauschal, ach. Die wollen sowas. Irgendwie was anderes machen, dass sie so weitermachen können wie bisher. Ja. Mhm. Jetzt geht's ja aber. Aber mit der GZ hatte ich aber auch mal irgendwie Geschichte hinter mir. Ey. Ja? Ja, ja. Ganz, ganz komische Geschichte. Sind die aufs Dach gestiegen, oder? Mhm. Ich überlege mal, ob das inzwischen alles. Nee, das erzählt man hier nicht. Nee, das erzähl ich dir irgendwann mal. Das kann man reverse-engineeren. Ja. Wer du bist, das erzählen wir lieber nicht. Nein. Wir können hier nur. Aber ich würde sagen, ich habe mich noch nicht mal inkorrekt verhalten. Das ist einfach nur einmal blöd gelaufen, aber dann auch wieder gut gelaufen. Also es hat sich ausgeglichen und es hat einfach daraus resultiert, dass ich umgezogen bin und die haben den Umzugsantrag von mir nicht bekommen, aber ich habe ihn definitiv abgeschickt. Und dann wurde das Haus abgerissen, in dem ich gewohnt hatte. Und dann haben die halt irgendwie den Kontakt zu mir verloren und dann halt irgendwann mal wiederbekommen. Und dann, ja. Okay. Naja. Meine Güte. Aber das wäre auch wieder was hier mit der Behörden-Cloud, ne? Da hätte die GZ es nicht verstylt, irgendwie mir zu folgen, nur weil das Haus abgerissen wurde. Ja, okay. Hätten sie hier geguckt und hätten das ausgecheckt. Aber das bietet natürlich auch wieder, die Behörden-Cloud bietet natürlich auch wieder Angriff für irgendwie Datenmissbrauch, ne? Ja. Aber das ist ja nicht unser Problem. Ja. Was sollen die dann mal machen? Oh. Falls ich jetzt gleich hier die Verbindung unterbrochen ist, dann liegt das daran, dass gerade ein violettes Schattenfeld auf den Ort zuzieht. Rein wettertechnisch, wo ich mich befinde. Dein Regenradar leuchtet. Genau, hier geht es nämlich gerade übelst ab aus Richtung, genau Richtung Süden. Kassel-Fulda, bei dem müsste es auch irgendwie voll abgegangen sein. Das zieht jetzt gerade, ist über Paderborn, nämlich jetzt gerade im Affenzahn, durch Sauerland irgendwie über Paderborn nach Bielefeld. Und es kommt jetzt hier gerade an und der Tag, helle Himmel hier und es ist ein Dauerdonner. Ich weiß nicht, ob man das hört schon. Nee, ich hatte Dauergeblitze, aber sonst nichts. Kein Donner, kein Regen. Es hört nicht mehr auf zu donnern. Es ist ein Bassdrive draußen. Das ist einfach durchgängig. Eine Bassline. Das ist böse. Gewitter finde ich ja auch irgendwie geil, muss ich sagen. Nee, brauche ich gar nicht. Geht zu viel kaputt. Ja, wenn aber so. Blitz ins Haus einschlägt, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, okay, aber ist aber Feierabend. Oder guck da. Da hat Simon das Gewitter gehört und das mag er gar nicht. Nee, da habe ich glücklicherweise keine Probleme hier. Aber Gewitter ist halt irgendwie so ein Ding, wo man in unseren Breiten oder da, wo wir halt wohnen, zumindest nochmal irgendwie so ein bisschen Macht von der Natur mitbekommt, weil wir haben hier irgendwie weder großartige Überschwemmungen noch irgendwie Erdbeben oder Tornados. So viel Macht möchtest du gar nicht mitkriegen, wenn es dich volles Brot erwischt. Ey, ich sag ja nicht volles Brot, ich sag einfach nur, dass es irgendwie faszinierend ist. Also sehen, ist. Ja, okay. Ja, solange da niemand zu Schaden kommt, mit Sachen oder Personenschaden, ist es okay, aber da ist es ja wirklich interessant, so Naturschauspiele. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja. Also ich bin mal bei einem Gewitter in Mainz unterwegs gewesen und da waren wir auf der Straße und da hatte der Blitz gefühlte, ja, oder was heißt gefühlte, gesehene 50 Meter von uns in einem Haus, in einem Blitzableiter halt eingeschlagen. Puh. Und 50 Meter ist halt mal irgendwie so die krasseste Entfernung, die ich irgendwie persönlich mitbekommen habe. Und dieser Bums, den es danach gab, das war prägend. Dass die Rückkopplung irgendwie, dieser Knall ist doch diese Rückkopplung der Donner, ne? Dass der Blitz geht runter, Wolke zur Erde Blitz. Diese Rückkopplung dann irgendwie ist irgendwie der Donner, der dann da ist, ne? Ich glaube, der lernt man sowas nicht in der Grundschule, aber ich glaube irgendwie. Danke. Nein, ich weiß es ja auch nicht hundertprozentig, aber meine Vermutung ist, glaube ich, irgendwie, dass das hat auch was damit zu tun, dass der Blitz den Kanal, in dem er runterfährt, irgendwie so stark erhitzt, dass das ganze Wasserverdampfung und dieser Donner eigentlich ein Überschallknall ist, oder? Ah, okay, ja. Das aber ich bin mir nicht sicher, aber... Gut. Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal brauchbar. Wenn ihr wisst, wie es ist, ruft uns nicht an, weil wir haben keine Hotline-Nummer. Genau. Dafür weiß ich, wie Regen funktioniert. Und das ist ja immerhin auch schon mal was. Ja, das ist auch schon mal was. Schickt's an feedback@netzgespräche.de. Oh, da muss ich mir E-Mail-Adressen einrichten. Ja, siehst du, jetzt bist du in der Pflicht. Ja. Aber da muss ich mal sagen, dass diese ganze Domain-Geschichte mit dem ne? Ich habe mich schon gewundert, dass du das durchziehst. Ja, aber irgendeiner muss es ja, also so neu ist es ja jetzt auch nicht mehr, ne? Aber ich habe mir gedacht, nee, passt halt, probierst du den ganzen Kram mal aus. Aber man stößt halt echt hier und da immer noch mal so ein bisschen auf Probleme. Also wenn du im Ausland bist, eine Mail zu schicken, wird dann ein bisschen schwierig. Es sei denn, du schreibst bei Google einen German Umlaut und machst Copy and Paste das R mit da rein. Das ginge zum Beispiel, aber auch so Geschichten wie, ich habe jetzt mal testweise einfach das Flatter-Plugin im Blog aktiviert, ne? Mhm. Und die kriegen das mit der Flatter-API nicht gebacken, gegen die Umlaut-Domain eine Authentification zu machen. Also es läuft zwar jetzt irgendwie so, das habe ich mit dem Support-Typen ausgedealt und er hat es irgendwie gecheckt, aber also standardmäßig out of the box war da nichts zu machen. Okay, da musst du doch diese IDN, ne? Musst du doch da angeben. Ja, du musst halt eine Callback-Domain angeben bei Flatter und das ist halt in meinem Fall die Netzgespräche, die kodierst du ja. Ne? Also wenn du die eintippst oben in deinem Browser mit einem Ä, dann wandelt er die um zu einem XN minus... Ja, IDN. Genau. Dann und selbst wenn ich die eingebe im Flatter halt, die kodierte, checkt das nicht. Okay. Hat er die IP-Adresse genommen oder was? Nee, das WordPress-Plugin trägt automatisch die Blog-Adresse ein. Das heißt, du hast überhaupt keine Schreibrechte in dieses Feld rein. Kannst es auch irgendwie über die Datenbank nicht machen, weil das halt in Echtzeit ausliest. Und wie gesagt, ich habe halt irgendwie eine Support-Mail an die Flatter-Jungs geschrieben. Und die haben gemeint, ja, hier, jetzt geht's, passt schon. Wir haben immer irgendwie was gemacht. Jetzt ist es zwar so, dass die Beiträge geflattert werden können, aber die Autosubmission nicht funktioniert. Das heißt, Das taucht halt da nicht automatisch auf, sondern du kannst es über Flatter irgendwie erst finden, wenn da mal einer drauf geklickt haben sollte. Ah, okay. Aber ich will ja eh nicht, dass irgendwie jemand klickt. Ich will das alles nur mal auschecken, wie es funktioniert. Deswegen werde ich ja irgendwann mal den Mail-Server auf die IDN konfigurieren. Oh. Okay, na dann mal los. Ja, das passt schon. Ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, alles selber zu machen. So von der Pike auf. Im Internet halt. Und inzwischen, glaube ich, habe ich es irgendwie erreicht. Also ich habe mein Mail-Setup von Hand installiert und mit Config-Files gebaut und die ganze Webserver-Geschichte und ja, alles. Oh. Nicht schlecht. Das hast du einen eigenen Mail-Server bei dir zu Hause laufen, oder? Nee, ich habe im Internet so einen Server angemietet, wo halt die ganzen Domains und hier auch der Podcast und alles drauf läuft. Und habe ich halt damals gesagt, hier Debian-Server, nichts pur. Und dann halt irgendwie Pakete draufgeschoben und angefangen zu konfigurieren und mal zu gucken, wie das alles so funktioniert. Okay. Weil, ich bei welchem Anbieter bist du da? Schleichwerbung an? Aus Europe, oder? Nee, OneBlue bin ich. Also früher war es mal so, dass irgendwie ein paar Kumpels von mir so ein bisschen Mini-Provider gemacht haben für den einen oder anderen. Die hatten halt so einen Server und da hatte ich dann irgendwann mal halt einen Account drauf, sodass ich selber alles machen konnte, was ich wollte. Und nachdem mir die Power da nicht mehr gereicht hat, habe ich mir dann halt mal so einen Mietserver im Internet geklickt. Mhm. Und nicht schlecht. Ja, da laufen jetzt irgendwie, was ist das? So 5-6 Domains drauf. Mit halt E-Mail, Webseiten und so weiter Kram. Aber ich finde halt irgendwie so klar, so ein Webspace-Paket oder so, ja, Webspace-Paket mit E-Mail und Domain und sowas kannst du dir halt im Internet schnell klicken, aber ich finde, das ist auch irgendwie so ein bisschen Wissen, was erhalten bleiben muss. Mal einen Mail-Server gemacht zu haben, ist schon nicht schlecht, um zu gucken, wie das alles so funktioniert. Und da war das war auch echt das Komplizierteste, also so. Glaube ich. Webserver oder so ein WordPress ist halt echt mal schnell gemacht. Ja. Also E-Mail ist echt schon tricky, muss ich sagen. Glaube ich. Hast du irgendwie Postfix oder was nimmst du da? Da habe ich einen Postfix am Start und jetzt muss ich mal gucken. Also als zum Senden ein Sendmail und zum Empfangen ein Postfix, welcher dann weiterleitet an ein Dovecut-Server, der macht Pop und IMAP und auf den kannst du dann halt mit den ganzen Clients zugreifen. Das ist eigentlich exakt das gleiche Setup wie der Typ aus dem Chaos Radio Express über E-Mails. Der ging irgendwie 2,5 Stunden und er hat auch erzählt, was er für ein Setup hat und das habe ich mir dann irgendwann alles mal zusammen gegoogelt und habe es mehr oder weniger gleich aufgezogen, weil da wusste ich, was ich brauche und habe jetzt auch diesen Spam Assassin mit drauf und hier und da und all den möglichen Kram. Naja, das ist gut. Das klingt brauchbar. Du weißt auch, dass er es hingekriegt hat, dass diese Konfiguration auch läuft. Das ist immer das Wichtige. Ja, aber da auch wieder ein Hoch an das Internet. Also was ist halt, wenn ich mir überlege, wie du irgendwie vor zig Jahren dir Zeug zusammenholen musstest, um irgendwie einen Videorekorder zu programmieren. Na gut, wir haben das im Trial-and-Error-Modus gemacht, aber Klar. Gut, vielleicht auch ein blödes Beispiel, aber was halt jetzt irgendwie über das Internet so an Tutorials, an How-Tos oder einfach an Anleitungen und Wissen und Informationen, das immer wieder, mir fehlen die Worte. Ja, das ist schon nett, was jetzt da Informationsbeschaffung möglich ist. Das bockt schon. Da gibt es halt nicht nur Wikipedia und der ganze Kram, es ist schon nicht die ganzen Foren und so. Das ist eine Fehlermeldung in irgendeinem Betriebssystem, bei irgendeinem Programm, nimmst die Fehlermeldung, wenn das so Massensoftware ist oder so, pastest das die Fehlermeldung bei Google rein, machst die ersten 10 Treffer in Tabs auf und siehst irgendwie 20 Einträge und hast meistens schon eine Lösung da, ne? Ja, das stimmt. Foren ist auch irgendwie in Deutschland relativ verbreitet, oder? Ja, glaube schon, ja. Ich poste also in keinem Forum auch nur irgendwas. Aber es gibt halt viele, die da wirklich aktiv sind und Gott sei Dank da irgendwelche Fehlermeldungen hin posten. und wo dann Leute sich drum kümmern und dann da öffentlich, ohne dass man sich in diesen Foren auch wirklich anmelden muss, dann da irgendwelche Lösungen da sind. Das ist echt genial. Das stimmt, ich habe jetzt mein letztes Projekt, das irgendwie vorletzte Woche fertig geworden, war auch ein Nachbau, den ich mir aus einem Forum rausgesaugt habe ich habe mir eine komplette E-Zigarette selbst gebaut. Angefangen bei der Stromversorgung über normale Standard-Akkus mit irgendwie dann 2-3 Bauteilen in China bestellt. Das eine war so ein kaputter IC, den du halt zweckentfremdest, ne? Und dann hast du irgendwie so eine Spannungsregelung, die halt irgendwie saustabil, aber total effizient und super geringe Verlustleistung hast. Hast noch ein kleines Display dran, wo du die Voltzahl einstellen kannst, ne? Und dann halt über Chinch-Buchsen auf kleinen Widerstandsdraht den eigenen Verdampfer mit kleinen Glasfläschchen und Tank und richtig crazy derbe Aktion. Cool. Und ist das Ding jetzt performanter oder besser als irgendwie oder praktischer oder in irgendeiner Eigenschaft besser als die, aus die du bisher immer hattest? Es ist groß. Also es ist kein Unterwegsgerät, sondern es ist einfach mal so für zu Hause. Und der Vorteil ist, du musst das Ding so gut wie nie nachfüllen, weil du halt ein Glasfläschchen-Tank von was weiß ich wie viel hast. Und halt normale Standard-Akkus drin, sodass du dich nicht irgendwie jetzt wie bei den kleinen um spezielle Ladegeräte oder sonst was kümmern musst. Ich dachte 32 Volt Stromanschluss. Und ja, dann halt noch irgendwie Spannungsregelung, kannst du halt sagen, hier 3 Volt, 5 Volt, 6 Volt. Stufenlos. Okay. Wir werden sehen, was es bringt. Ich konnte das Ding noch nicht wirklich ausprobieren, weil die letzte Woche lag ich halt flach. Da war nicht viel an Aufstehen zu denken. Und die Woche davor ist es fertig geworden und dann hat es mich halt gleich weggerissen dann. Okay. Ja. Ja, ich werde mal ein Bild irgendwie posten. Musst du mal ein Bild posten, wollte ich gerade sagen. Kannst du mal bei Google Plus reinhauen. Ja, Google Plus ist immer noch ziemlich ruhig. Jede Menge Leute da, aber es ist ruhiger als das Facebook. Das ist ja wirklich da in der Timeline. Zweimal am Tag muss man da irgendwie nachgucken, oder wenn man da irgendwie am Ball bleiben will, wenn man das ernsthaft betreibt, irgendwie bei der Menge an Leuten, aber Google Plus ist immer noch schön ruhig. Das ist sehr angenehm. Ja, ich werde jetzt auch irgendwann in die Verlegenheit kommen, entweder heute oder morgen mal meine ganzen Accounts abzufrühstücken. Irgendwie mal gucken, was bei Facebook und so gekommen ist. Das Einzige, was ich irgendwie ab und zu nebenbei mal am Laufen hatte, war in einem hellen Moment mal einen Tweet geschrieben oder gelesen. Aber ja, mehr Kontakt hatte ich irgendwie die letzte Woche mit dem Internet nicht wirklich. Echt? Nee. Krass. Meine Herren, da war echt derbe Zugang mit Recovering. Puh. Ja, war halt bettlägerig. Da will man auch mit dem ganzen Quatsch nichts wissen, glaube ich. Da erholt man sich, schläft und kriegt Besuch und ja. Genau, deswegen kann es sein, dass ich halt heute auch immer noch ein bisschen verpeilt bin, weil ich versuche halt jetzt irgendwie das Wochenende wieder so zu recovern, dass ich am Montag wieder normal bin. Ja. Dann geht der Ernst des Lebens wieder los. Haha. Ja, und man sieht wieder Leute. Ich habe es ja glücklicherweise irgendwie so arrangieren können, dass mein Kleiner gerade in den Kindergarten gekommen ist und jetzt die Woche fast durchgängig mehr oder weniger weg war und meine Frau auch arbeitstechnisch mehr oder weniger viel aus dem Haus war, sodass ich halt einfach Ruhe hier daheim hatte, was immens geholfen hat. Das ist wirklich wahr. Arbeitet sie in Fulda auch, oder? Ja. Achso, ist es nicht so ein längerer Arbeitsweg über dir? Das ist ja auch mal. Nee, ich bin der Familienpendler. Ja, okay. Das ist ja auch dann schon mal ganz praktisch. Wenn sie dann ein bisschen näher dran ist, wenn mit dem Kleinen mal was ist oder so. Das ist ja schon ganz gut. Ja, nee, das ist alles geregelt. Ja. Nett, nett. Ja, wenn ich hier auf die Uhr gucke, haben wir die Stunde fast voll. Was? Echt? Ja. 54 Minuten. Okay. Von daher. Dann, ich habe auch keine Themen jetzt mehr, die noch so spontan einfallen. Ich wollte auch gerade noch fragen, ob es noch was gibt, worüber man reden muss, aber. Wir könnten noch Nokia bashen, aber das verkneifen wir uns. Da muss man die waschen? Das ist wieder irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe. Das Einzige, was ich wirklich mitbekommen habe, ist mit dem Apple Steve. Und das, obwohl mich das Thema nicht mehr interessiert. Siehst du mal, wie dominant das alles ist. Ja, genau. Das ist wirklich dominant. Sonst ist eigentlich... Wüsste ich jetzt nicht, wie man noch waschen könnte. Ja. Nö, das dann... Ist gut im Moment. Genau. Dann. Druckbashing, aber das hatten wir eben schon. Die Dinger sind schon nachbesorgt und Drucker sterben bei der Woche angesagt. Aber naja, es gibt auch manchmal. Ja. Dann machen wir einfach mal Schluss und suchen uns neue Ziele zum Bashen und neue Sachen zum Abschaffen. Yes, neue Sachen zum Abschaffen, genau. Genau, damit wir auch nächstes Mal wieder kraftvoll zuschlagen können. Dann kraftvoll abschalten können. Ja. In dem Sinne, schönes Wochenende an alle. Genau. Nach speziell Bamberg und Co. Und viel Spaß am Gerät. Genau, genießt euer Leben und recovert euch. Jo, dann sage ich mal tschüss. Jo, ich auch. Schönen Abend noch oder was auch immer.